»Wie alt bist du?« fragte Walter und steuerte vorsichtig über eine ampellose Kreuzung. Keine Polizei in der Nähe, um einen zu retten. Die Leute waren in nachtragender Stimmung. »Alt genug, um Scheiß Walmart zu sagen«, sagte Louise, »und noch einiges mehr.« »Heb dir was Nettes für Ginny auf.« Louise hatte die Adresse auf der Delry Street angesagt, kurz bevor sie wegen der Gänsekarte explodierte. »Ich gehe da nicht ohne ein Geschenk hin, das ist ja wohl ganz klar.« Selbstgerechte Empörung war für sie immer in Reichweite. »Dann lass dir mal schnell was einfallen. Die Geste zählt, würde zählen.« »Was soll ich denn sagen?« Louise schniefte, als wollte sie ein bisschen weinen oder es versuchen. Das gehörte sonst nicht zu ihren Waffen. Trockene Augen waren ihre Bastion. »Mal sehen«, sagte Walter. »Wie wär's mit »Liebe Ginny, ich werde dich vermissen, wenn du weg bist« oder »Liebe Ginny, ich hoffe, dein neues Leben in Kenosha wird ganz toll« oder »Hoffentlich sehen wir uns mal wieder«. Sowas fände ich ganz brauchbar. »Alles peinlich«, Louise knirschte mit den Zähnen, aktuell ohne ihre Schiene. »Nein, überhaupt nicht. Das sind Sätze, die eben doch nicht von selber ganz klar sind. Das gehört zu deiner Erziehung.« »Warum habt ihr euch scheiden lassen?« flammte Louise auf. Das war seit einiger Zeit ihre Standardabwehr und immer aus dem Hinterhalt. Ein böses Häschen aus einem hübschen Hut. »Ich weiß es nicht mehr«, sagte Walter, als er das Delery-Schild sah, ein Pappplakat an einen Telefonmast getackert, das eigentliche Schild war weggewirbelstürmt. In der Nähe lauter weitere handgeschriebene Schilder, auf Spanisch, Demolición de su casa, Reparos, no se siente sola. »Gar nicht wahr«, sagte Louise. »War es deine Schuld?« »Bestimmt«, sagte Walter. »Warum hast du es überhaupt gemacht? Etwas falsch gemacht?« »Keiner hat etwas falsch gemacht«, sagte Walter, »auch du nicht.« Er verspürte von neuem unendliche Müdigkeit. »Wenn jemand was falsch macht, ist immer alles leichter.« Louise musterte ihn verächtlich, blinzelte mit ihren intensiven Augen hinter der Brille, ballte die Fäuste, ihr Zahnpflegezubehör immer noch auf dem Schoß. In den letzten Monaten hatte sie zugenommen. Gerade hatte sie einen Teenie-Pickel auf der Stirn, gleich am Haaransatz. Aus reiner Bosheit kümmerte sie sich nicht darum. Die Fetzen von der Gänsekarte lagen auf ihren Schulschuhen. »Ich verstehe dich nicht«, sagte Louise. Plötzlich war sie 25. Er war ihr kommunikationsgestörter Freund. Sie hatten sich gerade getrennt, vermutlich definitiv. »Ich weiß«, sagte Walter und bremste ab, um bei einer vom Wetter mitgenommenen Backstein-Highschool mit vielen, vielen Fenstern einzubiegen, die jetzt verlassen dalag. »Aber das muss so reichen. Gibt ein spannendes Thema für dein späteres Leben.« »Später«, verkündete Louise triumphierend, »es gibt kein Später.« Sie hatte gern das letzte Wort. Er nicht. Die Delry Street, lang, gerade, Richtung See, voller Schlaglöcher und Müll, war eine Straße der Verwüstung. Die alles aufwühlende Überschwemmung hatte Häuser platt gemacht oder mitgerissen, Dächer abgedeckt. Andere, kompaktere, aus Backstein waren durchgespült worden, nur die Außenwände hatten standgehalten. Unkraut wucherte, wo Betonplatten ganze Häuser gestützt hatten. Ein schlankes Kajak war von Wunderhand hochgehievt und auf einem weißen Nurdachhaus abgesetzt worden. Ein alter Studebaker war durch die Eingangstür in irgendein Wohnzimmer gedrückt worden. Alles Zauberkunststücke des Wassers. Die meisten Häuser wiesen einen dunklen Fleck oberhalb ihrer Fensterläden auf. Dort fanden sich auch Nachrichten der Rettungsleute. Kein Schwein gefunden. 1905. Hund im Haus. 10805. Eine andere, ganz schlicht, ein Toter hier. Weiter vorn unter dem weißen, brutheißen Himmel lud eine Gruppe aufstrebender schwarzer Jungs ohne Hemd geschäftig gebrauchsfertiges Bauholz und Schindeln auf einen bereits durchhängenden Pickup. Keiner mehr da in den umgebenden, ramponierten Straßenzügen. Das wurden alles wieder Felder. Ein paar Bäume hatten überlebt, weite Aussicht. Dieses Land war überschwemmungsgefährdet, das wussten alle. Es war immer überwiegend schwarz und arm gewesen, aber hier konnte man schon wohnen. Luises Schule hatte einen Ausflug hierher gemacht und danach berührende Gedichte darüber geschrieben, grelle Landschaften gemalt, Kindern in weit entfernten Städten Briefe geschrieben und eine bessere Zukunft vorausgesagt. Kommt zurück! Louise stellte wahrscheinlich eine Liste höflicher Sätze zusammen, die sie zu Ginny sagen konnte, wenn sie ankamen, und war in Schweigen versunken. Die Todlast der Zerstörung, ohne Grammatik, anziehend fremd, musste erst noch richtig auf sie einwirken. Vor ihnen waren ein paar weiße Männer in der gleichen Arbeitskleidung, Handwerker in weißen Overalls und mit gelben Helmen, an einem Lichtmast versammelt, wo sie irgendwas ein- und ausstöpselten. Vor den zwei zerstörten Häusern daneben standen kleine Wohnwagen. Auf dem Gras ein braun-weiß gefleckter Hund starrend. »Es ist schrecklich hier«, sagte Louise, als hätte sie das noch nie gesehen. Sie presste ihre Nase an die Scheibe. Ihr Brillengestell machte Klick. Jetzt hatte sie einen noch besseren Grund dafür, hier zu sein. Die Nummern auf den wenigen übrig gebliebenen Häusern führten sie an ihr Ziel, nicht weit entfernt. »Ginny wohnt bei ihrer Großmutter«, seufzte Louise und hauchte eine kleine Wolke auf das Glas. Sie hatte einen neuen Weg zur Entschlossenheit gefunden, sich kompetent und angeödet geben. Vor ihnen, im nächsten entleerten Block, stand eine Ansammlung von Fahrzeugen, wie sie vor keinem anderen Haus zu finden waren. Ein Mann stand auf der Straße und hob Haushaltsgegenstände, einen Stuhl, einen kleinen Tisch, eine Lampe, hinten in einen rot-weißen gemieteten Umzugswagen von U-Haul, auf dessen Seite ein Bergpanorama aus Idaho prangte. »Wir haben nicht nur Kartoffeln.« »Da ist Ginny«, sagte Louise, animiert, nicht mehr angeödet. Jetzt wusste sie genau, was sie sagen musste. Ein Kind, das exakt Louises Schuluniform trug, stand am Straßenrand dem Mann gegenüber, der die Sachen einlud. Zwei Autos parkten auf dem Unkraut, wo mal ein Haus gestanden hatte und jetzt nur noch eine Betonplatte war. Das Mädchen schaute nur zu. Ein Maschendrahtzaun fasste die Fläche dahinter ein, auf dem ein Gerät zum Bügeln und Mangeln gestrandet war. Alles um Ginny herum war leeres Gelände mit unterschiedlichen Betonplatten, wo die Häuser der Delary Street gestanden hatten. In der Ferne erhob sich der Turm einer weißen Kirche. Möwen segelten schreiend umher. Zerstörung, dachte Hobbs, hatte viele Gesichter. Louise war hinausgesprungen, bevor Hobbs den Wagen ganz zum Halten gebracht hatte. Ginny sah Louise, erkannte sie, rührte sich aber nicht. Louise ging direkt auf sie zu und fing an zu reden. Dies war ein offizieller Besuch. Sie nahm Ginnys Hand und rüttelte an ihrem Arm herum, bis Ginny etwas sagte und lächelte. Die beiden sahen sich ähnlich mit ihren Uniformen und Hornbrillen und langen, glatten Haaren. Auf der anderen Straßenseite stand ein erstaunlich neues, aber kleines Haus auf Betonpfeilern in Mannshöhe, alles frisch gestrichen, hellblau mit weißen Rahmen. Am Fuß der Pfeiler waren Azaleen gepflanzt, eine neue Betoneinfahrt war angelegt worden. In Blumenkästen vor den Fenstern prangten grelle Plastikgeranien, dazu ein dicker Teppich St. Augustin-Gras, frisch ausgerollt. Auf der erhöhten vorderen Veranda stand eine abgehärmte ältere Schwarze mit langem Rock und sah dem Mann zu, der Kisten und Koffer in den eckigen Transporter lud. Alles Dinge von drinnen. Einen Moment nahm der Mann Hobbs in seinem Wagen nicht wahr. Dann unterbrach er das Einladen und sah zu den Mädchen, zum Wagen und zu dem aussteigenden Walter Hobbs hinüber. Er war mittelgroß, hatte kurzgeschnittenes Haar und trug ein durchgeschwitztes, ärmelloses Shirt, ebenfalls durchgeschwitzte, karierte Bermuda-Shorts und schwarze Basketballschuhe mit weißen Kniestrümpfen. Seine Hautfarbe war ebenso hellbraun wie Ginnys, genau wie Louises Teint eher seinem eigenen entsprach. Der Mann, der den Umzugswagen belud, zögerte kurz, dann kam er sich die Hände abklopfend auf die andere Straßenseite. »Louise wollte sich verabschieden«, sagte Walter. Alles ließ sich nachvollziehbar machen. »Ah ja«, sagte der Mann. Er war 32, kompakt mit glatten Muskeln. Er konnte sehr gut ein UPS-Mann sein, höflich, streng, sorgfältig. »Sie gehen in dieselbe Klasse«, sagte Walter. »Meine Tochter.« »Okay«, der Mann betrachtete die Mädchen. Ginny und Louise hatten sich schnell in ihrer Privatsphäre verschanzt. »Ginny«, unterbrach er sie, »Louises Daddy.« Louise und Ginny schauten beide zu Hobbs, der winkte. Ginny winkte zurück. Louise wandte sich ab. Eine zweite Frau erschien auf der Veranda des blauen Hauses neben der älteren, abgehärmten. Sie war sehr dunkelhäutig und majestätisch und trug die Haare zu Cornrows geflochten. Selbst von der Straße aus sah er den Vorwurf in ihrem Gesicht. »Ich heiße Walter Hobbs.« Walter streckte die Hand aus. »Miller«, sagte der Mann und schüttelte sie, ein unfester Händedruck. Er sah gut aus, auf eine irgendwie gesichtslose, glatte Weise, schweißglänzend jetzt. In seinem linken Ohrläppchen saß ein kleiner goldener Stecker. Auf einem Bizeps prangte ein Tattoo, Cher, in Schnörkelschrift. Er trug einen Ehering. So standen sie in der reglosen Hitze da, betrachteten die Straße mit den übrig gebliebenen Häuserruinen und leergefickten Grundstücken Richtung Wasser. Es ging um die Mädchen und den Besuch. Kein Wort musste fallen über die Arbeit als UPS-Mann oder als Rechtsanwalt oder wie es sich anfühlte, in der gleißenden Augusthitze nach Kenosha zu ziehen. »Was machen Sie?«, fragte Miller. »Vorname? Nachname?« »Ich bin Anwalt.« Hier draußen klang es komisch, das zu sein. »Verstehe«, sagte Miller. »Ich bin bei UPS.« Hobbs lächelte und nickte. »Beste Firma von allen, beste Zusatzleistung, beste Arbeitsbedingungen, beste Kundschaft, eigentlich gar nicht wie Arbeit. Ist das Ihr Haus?« Walter sah zu dem hellblauen, schmalen Shotgun-Haus rüber, wo ihn die beiden Frauen von der Veranda her beäugten, als führe er was im Schilde. Louise lachte und sagte, »Du wieder, du bist so lustig.« Der dünne, gefleckte Hund von weiter oben an der Straße trottete vorbei auf das zu, was jetzt leere Felder waren. Miller zeigte auf die Frauen und nickte. »Gehört meiner Schwiegermutter.« »Hübsches Haus«, sagte Walter. »Da stand ihr altes Haus, bis der Sturm kam. Dann tauchten so Leute von der Kirche auf und sagten, sie bauen es wieder auf. Haben die auch gemacht. Sie hat nicht mal drum gebeten. Und ist einfach wieder eingezogen, als wäre nichts gewesen. Die kann nichts wirklich überraschen. Frau vom Land.« Hobbs begriff, dass alles, was ihm jetzt als Antwort einfallen mochte, eine Beleidigung gewesen wäre. Aus seiner Wohnung hatte er einen Blick auf den Fluss. Miller sah das Haus an, als dächte er ungefähr dasselbe. »Wir sind bei ihr eingezogen, als unser Haus kaputt ging. Aber dann habe ich eine Versetzung nach Norden angenommen. Sowas lehne ich nicht ab. Meine Frau würde lieber hier bleiben, aber wie geht's Ginny damit?« Miller strich sich über den nackten Arm, wo sein Cher-Tattoo saß. Die Sonne brannte, Wolken verhangen auf sie nieder. Walters Jackett war durch und durch nass. »Für die ist das wie ein Spiel, ein großes Abenteuer.« Walter betrachtete die beiden Mädchen zusammen. »Erzählen Sie mir was Gutes über Wisconsin«, sagte Miller. Seine Augenbrauen verknoteten sich, als würde er alles, was er jetzt hörte, ernst nehmen. »Es liegt an einem See«, sagte Walter. »Es wird kalt. Die Packers spielen da. Das mit der Kälte macht mir langsam Angst, sagte Miller. Da oben gibt es Jahreszeiten, sagte Walter. Anders als hier, das könnte Ihnen gefallen. Okay, sagte Miller und wartete ab, bis dieser Gedanke an ihm vorbeigekreiselt war. Als ich bei der Navy war, bin ich durch Chicago gekommen, aber das war im Sommer. Dann schwiegen sie, während ihre kleinen Mädchen ein Stück die Straße hinuntergingen, eng umarmt. Sie hatten sich kleine Mädchensachen zu erzählen, intimer als vorhin. »Und was machen Sie so?« fragte Miller. Die beiden Frauen auf der Veranda wandten sich ab und gingen durch die Schiebetür hinein. Eine von ihnen hatte gelacht und gesagt, »Du weißt ja, wie er da rangeht.« Eine Klimaanlage summte. Walter hatte das Geräusch noch gar nicht bemerkt. Millers Frage bedeutete, seit dem Hurricane, was ist bei Ihnen gelaufen? Sie scheinen ja auch ein menschliches Wesen zu sein. Walter sah die Straße hinunter auf Louise Hobbs, ihren Schottenrock, ihre Kniestrümpfe, ihre Brille. Sie streichelte gerade eine Locke von Ginnys Haaren, die flusigen Spitzen. »Ich mach das Beste draus«, sagte Walter. »Ich glaube, so geht's mir.« »Gutes Leben?« »Denk schon«, sagte Walter. »Na bitte«, sagte Miller lächelnd, »darauf kommt's an.« Auch er schaute zu den Mädchen hinüber, die in Vergangenheit und Gegenwart der anderen versunken waren. Jetzt streckte Miller seine Hand aus, Walter machte sich bereit für noch so einen unfesten Händedruck. »Hat mich gefreut«, sagte Walter. »Na dann, passen Sie auf sich auf«, sagte Miller. »Absolut«, sagte Walter und nahm die große, weiche Hand. Hinter ihm suchte seine andere Hand nach dem viel zu warmen Türgriff seines Autos. Er lächelte zurück. »Miller, Vorname, Nachname. Jemand, der nicht mehr hier wohnte.« »Wir sind weg, sobald alles drin ist«, sagte Miller und ging weitersprechend zu dem Transporter zurück. »Heute noch bis Memphis und morgen Wisconsin. Am Tag drauf geht die Arbeit los. Sie wissen ja, wie es läuft.« »Ja«, sagte Walter. »Gute Reise.« »Ich bin gut am Steuer, wenn es nicht schon schneit.« »Wird es nicht«, sagte Walter. »Na bitte«, sagte Miller. Weit unten in der Delivery, wo die Arbeiter mit den gelben Helmen um den Lichtmast herumstanden, bog ein Streifenwagen ein und schlich langsam auf sie zu. »Es war gut gelaufen hier, besser als erwartbar.« Louise saß mit übergeschlagenen Beinen auf ihrem Sitz, Hände im Schoß. Sie war froh. Sie hatte einen Sieg errungen. »Sie hat Glück, dass sie wegziehen kann«, sagte sie, während das demolierte Viertel vorbeiglitt. Sie waren wieder auf dem St. Claude, von wo man in der Ferne das Zentrum erkennen konnte. Ein Blick wie aus der tiefsten Wüste, hohe Bankgebäude in dem körnigen Dunst, Hotels, Bürotürme, die der Hurricane nicht demoliert hatte. Die City, mittendrin, wo Walter arbeitete, schien immer da emporzustreben, wo sie nicht hätte sein sollen. Einmal, als er von irgendwoher zurückkam, hatte das Flugzeug so eingedreht, dass er am Fluss entlang auf die Altstadt sehen konnte, den Stadtteil, den die Touristen kannten. »Was für ein Fehler, ausgerechnet hier eine Stadt hinzubauen«, dachte er. »Das hätte auch einer aus Des Moines erkannt. An dieser Stelle konnte das alles nicht gut gehen.« »War es auch ohne Karte okay?«, fragte Walter. Nun fuhren sie zu ihrem lustigen, frühen Abendessen bei Cyrils. Jenny und ihre Familie waren auf ihren mühevollen, hoffnungsfrohen Weg geschickt. Und Bill Murray stand am Horizont. Louises Mutter ging es vermutlich unerklärlich gut. Auf der anderen Seite bei Mitch Stegel, Walter Hobbs würde morgen arbeiten. Alles war so gut, wie es werden konnte. »Definitiv«, sagte Louise. Lebhaftes Sonnenlicht funkelte durch die Windschutzscheibe, die Sorte, von der man Kopfweh kriegen konnte. »Gut zu wissen, dass du dich selber ausdrücken kannst«, sagte er. »Das ist manchmal schwierig, aber es ist besser.« Egal, sagte Louise. Oder man kauft eine bessere Karte. Oder geht nicht zu Walmart. Was meine Idee war, tut mir leid. Oder man hat erst gar keine Freunde. Ihre Kiefer malten, knirschten. Das wusste er ohnehin zu sehen. Eins nach dem anderen, sagte Walter Hobbs. Glaubst du, es wäre möglich, dass ich umziehe? Fragte Louise. Die Gänsekartenschnipsel lagen unter ihren Schuhen. Na ja, du könntest nach Wisconsin ziehen, an einem eiskalten See leben, der von stattlichen Nadelbäumen umstanden ist, auf eine Landschule gehen und Kanu fahren und die Legenden der Chippewa auswendig lernen und deine Klassenkameraden sagen dann »Heiliger Bimbam« oder »Gottchen Louise«. Er sah seine Tochter besitzergreifend an, langte hinüber und berührte ihre Schulter, damit sie merkte, er machte sich nicht lustig über sie, wollte sie nur ein bisschen auf die Schippe nehmen. Mit der Zeit würde vieles für sie möglich werden. Gar nicht so viel Zeit übrigens. Und manches davon würde bestimmt gut. Ich dachte an Italien oder China oder Irland und dann keinen Menschen wiedersehen, den ich jetzt kenne. Sie zog ihren Laptop aus der Büchertasche, schaltete ihn aber nicht ein, sondern starrte nur vor sich hin. »Mich eingeschlossen?« fragte Hobbs. »Mama auch«, sagte Louise und warf ihm einen ängstlichen Blick zu, einen Blick, der eine andere, furchteinflößende Zukunft sah. Sie schaltete ihren Laptop ein und wartete. Und in diesem Augenblick beschlich Walter Hobbs das Gefühl, gleich würde etwas passieren. Das Gefühl von etwas Schwebendem, Bevorstehendem, nicht unbedingt gut oder schlecht, nur in Aussicht. Allerdings wusste er, wenn er sein Denken nur unterbrach, wie er es vor kurzem erst gelernt hatte, es nicht bis ganz ans Ende oder den Anfang verfolgte, dann konnte diese Empfindung des Schwebens auch wieder nachlassen oder sich sogar zu etwas entwickeln, das ihm gefiel. Louise war sehr klug für ihr Alter. Sie würde in ihrem Leben an all diese Orte fahren und sonst wohin auch noch. Sie würde vieles lernen und ebenso würde sie vieles vergessen dürfen. Er musste nichts widerlegen. Am besten ihre Worte einfach verhallen lassen. Er fuhr weiter auf den Chef Highway ins Searles und die City war immer noch ein bemerkenswerter Anblick in der dampfenden Ferne dieses Abends.